Wie sich die Landwirtschaft durchsetzte. Auch wenn zunächst also nur wenige Menschengruppen in Vorderasien Weizen anbauten und Schafe hielten, sie waren nicht allein. Ungefähr zur gleichen Zeit begannen Menschen in China Hirse auszusäen und Schweine zu halten. Und auch in anderen Teilen der Welt, in Indien, Amerika und Neuguinea, wurde Landwirtschaft betrieben. Mit Reis, Mais, Kartoffeln, Zuckerrohr, Hühnern und Lamas zum Beispiel. Nach wie vor streiften die meisten Menschen aber lieber als Jäger und Sammler durch die Natur. Trotzdem war die landwirtschaftliche Revolution auf Dauer nicht aufzuhalten. Für die Verbreitung der Landwirtschaft war es nämlich gar nicht notwendig, dass alle mitmachten. Wenn von 100 Jäger- und Sammlergruppen nur eine einzige Gruppe anfing, Felder zu bestellen und Tiere zu halten, während 99 Gruppen die Landwirtschaft ablehnten, dann reichte das. Denn indem die Bauern ihre Tiere und Pflanzen für sich arbeiten ließen und auch selbst hart schufteten, produzierten sie immer mehr Getreide, Fleisch und Milch. Dadurch konnten immer mehr Kinder ernährt werden. Eine Gruppe von 50 Jägern und Sammlern benötigte einen kompletten Wald, um satt zu werden. Wenn Bauern einen gleich großen Wald niederbrannten und in ein Weizen- oder Reisfeld verwandelten, wuchs auf der Fläche genug Nahrung für 10 Dörfer mit jeweils 100 Bewohnern. Die Bauern verbrannten also immer mehr Wälder und bauten immer mehr Dörfer und vertrieben so immer mehr Jäger und Sammler. Manchmal wehrten sich diese. Und es kam auch schon mal vor, dass sie ein oder zwei Dörfer zerstörten. Trotzdem nahm die Zahl der Bauern mit der Zeit immer mehr zu, bis es irgendwann einfach zu viele waren. Was konnten 50 Jäger und Sammler schon gegen 1000 Bauern ausrichten? Ihnen blieb gar nichts anderes übrig, als sich den Bauern entweder anzuschließen oder weiterzuziehen, möglichst weit weg. Und genau das passierte überall auf der Welt, bis es irgendwann kaum noch Jäger und Sammler gab und die Bauern die neuen Weltherrscher waren. Es gab nur ein klitzekleines Problem. Die Bauern waren gar nicht so glücklich mit ihrer neuen Existenz. Sie ackerten schwer, weil sie ein Ziel hatten. Sie hofften auf ein gutes, bequemes Leben nach all dem Stress mit dem Weizen, den Bewässerungsgräben, den Schafen und den Schutzmauern. Sie wollten es nach der ganzen Schufterei etwas ruhiger angehen lassen. Die Tage genießen. Doch der Plan ging nicht auf. Warum nicht? Wegen etwas, das man unbeabsichtigte Folgen nennt.